Die Gerüchte über eine Einigung in Athen waren auch nach Brüssel gedrungen. Da trat am Mittag Kommissionssprecherin Annika Breithart vor die Presse und bestätigte: The institutions and the Greek authorities achieved an agreement in principle on a technical basis. And talks are still ongoing on finalizing details. Man habe sich auf technischer Ebene geeinigt. Nun gehe es noch um Detailfragen, die aber, so Breithart weiter, heute noch geklärt werden sollen. Solange die Verhandlungen laufen und es keine politische Einigung gibt, werden wir keine Details kommentieren, schränkte die Sprecherin sogleich wieder ein. Kommissionschef Juncker werde mit Angela Merkel und François Hollande telefonieren. Auch die 28 Finanzministerien der EU würden sich heute abstimmen, so Breithart. Es gehe nun um eine politische Vereinbarung. Aus dem EU-Parlament hingegen hört man deutlichere Einschätzungen. Der sozialdemokratische Abgeordnete Jakob von Weizsäcker ist erleichtert. Ich finde das ein sehr gutes Zeichen. Die Zeit drängt ja wieder einmal. Am 20. August müssen 3,2 Milliarden an die EZB zurückgezahlt werden. Das Geld hat Athen nicht. Ich finde es ein gutes Zeichen, dass das konstruktive Gespräche zu sein scheinen. Anders hingegen der Linke Fabio De Masi. Zwar sei es verständlich, dass der griechische Premier Alexis Tsipras wegen der desaströsen wirtschaftlichen Lage seines Landes nun auf eine schnelle Einigung gedrängt habe, aber es werden neue Kredite, neue Schulden auf alte Schulden getürmt, um Schulden abzulösen. Die Auflagen dieses Pakets werden eben dazu führen, dass Griechenland tiefer in die Rezession rutschen wird. Es fehlen eben deutlich an Investitionen, um Wachstumskräfte in Griechenland freizusetzen. Bleibt es beim bisher anvisierten Fahrplan, könnte das Athener Parlament das Papier Donnerstagnacht verabschieden. Gerüchten zufolge soll sich dann am Freitag die Eurogruppe zur Einigung positionieren.